Der Akkordeonspieler spielt im Schach, der U8-Kid. Soundtrack zum Untergang aus gelben Zähnen wird gelacht. Die Nacht steckt in den Knochen, die wie Blei sind uns schwer. Kontrolletten wollen mein Ticket sehen und ich will ein Gewehr, um den Montag zu erschießen. Manchmal male ich mir aus, wie ich Omas in der U-Bahn ins Gesicht will. Hinten raus, mein Kopf klebt an der Scheibe. Teenie-Mütter denken Scheiße aus den Handyboxen klärt. Die gepflegte Langeweile, der Morgenatem meines Chefs macht morgens Atmen schwierig. Ero-Kaffee sind wie Brüder, man braucht Löffel und wird gierig. Lächeln schmal und schmierig, sage bitte ja und danke. Aber Montagmorgen schmeckt mir nicht wie Schlitten von der Tanke. Tell me why I don't like Mondays, tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays, shut the whole day down. Tell me why I don't like Mondays, tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays, shut the whole day down. Ich schieße auf dem Tag, der so zäh ist wie Honig, der die Treppe runterfließt. Berlin, West-Berlin, hier wohne ich drüber. Aussicht aus dem Fenster, dritter Stock in den Hof, der Waschmittelgestank macht. Alter aus von Froh. Das Pärchen nebenan hat die Flitterwochen jetzt beendet. Energie fürs Ficken wird für Streitereien verwendet. Wird den Tag so gern beendet und verschlafen wie Student. Aber muss da noch zu plus mein Minilohn verschwenden. In der Schlange steht der Schweiß und der Junkie neben mir ist der lebende Beweis für der Mensch ist ein Tier. Denn er schreit wie ein Stier, knallt die Sands auf das Band. Die Abdrücke hinterlassen haben rote Flecken auf der Hand. Ich bin sehr entspannt, sagt der Frau an der Kasse, dass es wirklich nicht an ihr liegt, dass ich sie heute so hasse. Verlasse den Laden, erwarte den Abend, Mann, muss die Menschheit vor mir nur an Montagabend warnen. Tell me why I don't like Mondays, tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays, shut the whole day down. Tell me why I don't like Mondays, tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays, shut the whole day down. Tell me why I don't like Mondays, tell me why I don't like Mondays.